lasst es übermorgen scheiße regnen. Ich erspare mir dieses zweifelhafte Glück. Er kichert wie irre und steigt auf die Leiter und schaukelt wie wild hin und her. Herr Deneko schaut mich noch mitleidig an und sagt, Junge, nimm's nicht so schwer. Löse die Zukunft mir aus der Hand, die hilflos in Handschellen steckt. Ein Mann sagt, er wüsste, was mit mir passiert. Er will sehen, wie dieser Abschaum verreckt. Übermorgen laut einer Prophezeiung ist die kanische Welt untergegangen. Streck mit dem ihr heute noch Gedanken knebelt, bis morgen schon neuer Strang. Und die Bildfiguren lachen sogar über den, so weit ist es schon. Wo der Tod hat gespürt, er schreit seine Sense von Horn. Der Grüne kommt und uns rettet, lese ich in den Gazetten, sagt ein Straßenbahnnachbar zu mir. Ich seh ihn mir an, so ein müder Mann, es ist nachmittags um mal vier. Rennen und verkacken an den Tonnen vorbei, es setzt sich bunt in der sonst tristen Stadt. Er triumphiert ironisch und deutet darauf, spricht ihn an und lächle nur matt. Ein leider Falkon für eine Mail um die Welt, Unterhaltung auf hohem Niveau. Und wenn wir ein rettendes Hähnchen hätten, wir kokelten wohl noch am Strom. Es ist Weltschluss verkauft, allzu stark reduziert, nur solange der Vorrat reicht. Die Welt ist in Wirklichkeit, Yin und Yang, und die Welt wird unendlich leicht. Und die Bildfiguren lachen sogar über ihr Leben, so weit ist es schon. Wo der Tod nach dich spürt, erschreit seine Sense voll hoch. Du steckst deinen Kopf in die Plastiktüte von Strauß, Innovation. Die Hauptsache klar, du wählst einen Job und stehst gut im Brot und Lohn. Wer kapituliert vor dem Kapitalismus, ist der Mathe nur Makulatur. Die pure Agier lässt dich das Auto fahren, und vor 12 steht deine Rolex-Uhr. Schaust du mich an, weil ich der Meinung bin, unser Rettungssinn war nur der Verstand. Doch die Apokalypse kann auch gar nicht so schlimm sein, bauen wir doch dran mit eigener Hand. Das ist Gottes Rache und seliger Fluch, dass er uns einfach nicht protegiert. Und wir werden wohl so lange wüten, bis jetzt der Letzte diesen Satz kapiert.